Kundgabennummer 8317 vom 1.11.1962. Angst und Trübsal. Eingriff Gottes. Glaubenskampf. Auch das dürftet ihr mit Gewissheit annehmen, dass ihr bald in die letzte Phase eintreten werdet vor dem Ende. Denn es werden die Zeichen offensichtlich sein, die vorausgesagt wurden in Wort und Schrift. Ihr werdet aber auch in keiner Weise gezwungen, daran zu glauben. Denn es steht jedem Menschen frei, sich selbst eine Erklärung zu geben, ob sie die Wahrheit trifft oder nicht. Doch wessen Gedanken geistig gerichtet sind, der weiß es, dass nun ein Zeitabschnitt zu Ende geht. Und er weiß auch, dass ein neuer wieder beginnt, weil noch endlos viel des Geistigen erlöst werden soll, das teils gebunden, teils frei über die Erde geht, zum Zwecke einer Rückkehr zu Gott. In gesetzmäßiger Ordnung wird sich alles vollziehen, sowohl die Auflösung der Schöpfung als auch die Neuformung der Erde, weil Gottes Heilsplan festgelegt ist von Ewigkeit und ihr Menschen der Endzeit werdet durch die große Gnade eures Gottes und Schöpfers von Ewigkeit davon Kenntnis nehmen dürfen, was vor euch liegt. Ihr werdet eingeweiht in seinen Heilsplan, wenn ihr des Willens seid, darüber die Wahrheit zu erfahren, und ihr dürfet daher sein Wort entgegennehmen, das euch in aller Wahrheit Aufschluss gibt über alles, was den Erschaffungs- und Vergöttlichungsakt betrifft. Denn er will nicht, dass ihr völlig erkenntnislos das Ende erlebt, weil ihr, so ihr nur einen kleinen Schimmer von Erkenntnis besitzet, auch bemüht sein werdet, euren Erdenlebenszweck zu erfüllen, der darin besteht, dass ihr den Vergöttlichungsakt im Erdenleben zum Ende bringet und ihr dann also euer Ziel erreichet. Es gehört dazu aber euer freier Wille, in der Wahrheit zu stehen. Und dann werdet ihr auch alles glauben können, was euch Menschen durch das Wort Gottes von oben zugeleitet wird. Dann ist euch auch ein nahes Ende glaubhaft und eine völlige Umwandlung der Erde. Denn euer Geist klärt euch dann über vieles auf und es werden euch alle Zusammenhänge klar. Und so werdet ihr auch nun das Geschehen in der Welt verfolgen können, das sich bedrohlich auswirken wird an der ganzen Menschheit. Ihr werdet das Vorgehen der Menschen gegeneinander verfolgen und die Maßnahmen, die getroffen werden, von allen Beteiligten, um ihre Stärke zur Geltung zu bringen. Ihr werdet selbst in die größten Ängste versetzt werden, denn es droht euch Menschen ein Vernichtungskrieg von größtem Ausmaß. Und die Angst davor wird groß sein und nur die wenigen auslassen, die sich ganz und gar ihrem Gott und Schöpfer, ihrem Vater von Ewigkeit hingeben und die darum auch herausgeführt werden aus aller Not. Und dessen Lenkung wird wahrlich ungewöhnlich sein, denn er wird selbst eingreifen. Doch die Not wird nicht kleiner, sondern noch viel größer werden. Denn nun sehen sich die Menschen einem Naturgeschehen gegenüber, einem Toben der Elemente, denen sie hilflos ausgesetzt sind und denen die Menschen nicht Einhalt gebieten können, weil die Macht sich nun äußert, der alle Gewalt eigen ist und der sich die Elemente unterordnen müssen, wie es ihr Wille ist. Und nun bricht eine Zeit an, die wahrlich als größte Trübsal gelten kann, welche je diese Erde betroffen hat, die aber wieder von den Seinen nicht so schwer wird empfunden werden, weil sie allzeit Gottes ungewöhnliche Hilfe erfahren dürfen. Doch die ihrem Gott und Schöpfer fernstehen, die keinen Glauben haben an seine Liebe und Weisheit, an seine übergroße Macht, diese werden durch große Not hindurchgehen müssen, weil sie nicht nach dem einen rufen, der ihnen helfen kann in ihrer Not. Sie erkennen ihn nicht an und sind noch desselben widersetzlichen Geistes, wie sie waren bei ihrem Abfall von Gott. Und also werden sie wieder zur Tiefe zurückkehren, aus der sie mit der Hilfe Gottes sich schon erhoben hatten. und nun nur noch die letzte Willensprobe abzulegen brauchten, um gänzlich frei zu werden von jeglicher Schuld. Denn in der letzten Zeit wird ein harter Kampf entbrennen gegen Jesus Christus, den ihr Menschen anerkennen müsstet als Gottes Sohn und Erlöser der Welt, indem Gott selbst Mensch geworden ist, um nun als erlöst eingehen zu können in das geistige Reich. Doch der Gegner Gottes wird allen unerbittlich den Kampf ansagen, die an ihn glauben, und darum wird ein jeder offen ihn bekennen müssen vor der Welt. Und bekennen können werden ihn nur die, die sein Wort annahmen, das von der Höhe zur Erde geleitet wurde zuvor. Denn diese erkennen die Wahrheit, und sie wissen es, wer Jesus Christus gewesen ist und warum er anerkannt werden muss. Und diese werden ihm treu bleiben, bis zum Ende, und zu denen gehören, die entrückt werden, wenn der Tag des Endes gekommen ist. Der Glaubenskampf wird für euch Menschen noch die letzte Bewährungsprobe sein, die ihr aber bestehen könnet, die ihr in der Wahrheit wandelt. Und darum leitet Gott immer wieder sein Wort zur Erde, auf dass alle Menschen der Wahrheit teilhaftig werden können, um dann auch im letzten Glaubenskampf sie vertreten zu können vor der Welt. Denn nur die Wahrheit gibt ihnen Aufschluss über Jesus Christus. Und nur der Glaube an ihn wird euch die Kraft geben, auszuharren bis zum Ende, bis er selbst kommen wird, euch zu holen in sein Reich. Amen.